Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Wir haben heute, wie so oft in dieser Sendung, einen länderübergreifenden Teil in der Sendung und dann aber auch Berliner Regionalnachrichten. Fangen wir an mit einer Mischung aus beiden. Am vergangenen Samstag gab es eine Kundgebung in Solidarität mit Dimitris Koufontinas vor der griechischen Botschaft, der seit dem 8. Januar in Griechenland im Hungerstreik ist. Ein Gefangener, der schon sehr, sehr lange dort im Gefängnis festgehalten wird. Und was es damit auf sich hat, das hört ihr hier in der Sendung und auch zu den Zuständen in Griechenland. Danach schwenken wir über in die USA. Mumia Abu-Jamal setzt sich nochmal mit der fundamental christlichen Rechten auseinander in seinem Beitrag The American Way of Fascism. Leider haben wir davon keine deutsche Übersetzung, aber wir denken, dass es möglich sein sollte, auch mal Mumias Beitrag hier im englischen Original zu spielen. Dann kommen wir zurück nach Berlin. In den vergangenen Tagen ist einiges passiert rund um die Riegerstraße 94, die vor allem die SPD bläst wohl zum Vorwahlkampf und möchte sich wieder als Law-and-Order-Partei profilieren. Die CDU möchte das auch und die AfD sowieso und die Grünen und die Linken können sich nicht so richtig entscheiden, was sie nun wollen. Auf jeden Fall soll der Friedrichshainer Nordkiez wahrscheinlich in absehbarer Zeit wieder diesen Gelüsten der Saubermännerinnen und Männer irgendwie geopfert werden. Die Rieger hat dazu ein Statement veröffentlicht und das dokumentieren wir hier und gehen dann auch noch ganz kurz auf die Lage Türkei-Kurdistan ein und beenden damit die Sendung. Zwischendurch hört ihr ausgewählte Radau-Musik. Ich hoffe, es gefällt euch. Los geht's! Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Manche werden es beobachtet haben, der Zustand der griechischen Demokratie ist in arger Schieflage. Was Menschenrechte und vor allem den Umgang mit politischen Gegnern umgeht, ist die griechische Regierung nicht zimperlich. Dimitris Kofontinas ist ein revolutionärer Gefangener, ein kämpfender Gefangener, der seit vielen Jahren in Griechenland inhaftiert ist. Er gehörte der Gruppe 17. November an. Was das ist, werden wir gleich noch im Beitrag hier erklären. Er ist fast 20 Jahre inzwischen inhaftiert, seit dem 8. Januar in einem Hungerstreik. Er ist mit vielen lebenslänglichen Haftstrafen versehen worden. Und es sieht so aus, als ob er jetzt im hohen Alter mit 67 Jahren eine ernsthafte gesundheitliche Krise entgegengeht. Denn sein Hungerstreik geht darum, er will nicht in einem Gefängnis inhaftiert sein, in dem unheimlich viele Faschisten, unter anderem die gesamte Parteileitung der sogenannten Morgenröte, einer faschistischen Partei in Griechenland, die inzwischen verboten ist, wegen zahlreicher schwerer Gewaltdelikte, unter anderem auch Mord. Und er verlangt seine Rückverlegung in ein anderes Gefängnis, in dem er vorher war. Und circa 60 Menschen haben sich am vergangenen Samstag auch in Berlin einem Aufruf zu einem internationalen Aktionstag angeschlossen und eine Kundgebung gemacht vor der griechischen Botschaft. Und die haben wir mit Mikrofon begleitet und ihr werdet im Folgenden einige Eindrücke davon hören. Dimitris Kofontinas ist 67 Jahre alt. Es ist nicht sein erster Hungerstreik. Er hat ihn am 8. Januar begonnen. Er ist inzwischen schwer erkrankt. Er liegt auf einer Gesundheits- oder Krankenstation in dem Gefängnis, in dem er ist, und ist nur wenige Stunden am Tag ansprechbar. Allerdings, das haben seine Unterstützerinnen und Unterstützer auch in Berlin gleich zu Anfang deutlich gemacht, der Fall von ihm muss im Verhältnis zu einer größeren politischen Situation in Griechenland gesehen werden. Seit einem Jahr verstärkt die Regierung unter der rechten Partei Neodemokratia Gesetze und Praktiken, welche gegen jegliches fundamentales, grundlegendes Menschenrecht spricht, so aus einem Flugblatt der Aufruferin. Und weiter sagen sie, mit der Verweigerung eines sozialen Diskurses verhängen sie Einschränkungen der Freiheit im sozialen und politischen Leben und verwandeln Griechenland in einen verstörenden und sadistischen Polizeistaat. Sie nennen dann in einem Flugblatt, was dort verteilt wurde, weitere Beispiele. Das Universitätsasylrecht wurde abgeschafft, das Recht auf öffentliches Zusammenkommen und Demonstrationen eingeschränkt, oppositionelle politische Aktionen und Aktivitäten werden bestraft. Und weiter. Zur gleichen Zeit erstickt die Regierung jegliche Äußerung oder Auslebung von Freiheiten im Keim und schickt eine Spezialeinheit der Polizei in die Universitäten. Ähnliche Gesetze gab es 1968 unter der Regierung der Militärjunta, welche 6 Jahre später vor allem durch die widerständischen Studentinnenbewegung, die aus den Universitäten hervorging und auch dort aktiv waren, überwunden werden konnte. Durch die Verteidigung von politischen und sozialen Freiheiten schafften es die Studentinnen und Studenten, die griechische Verfassung zu ändern und den Schutz von fundamentalen Freiheiten und Rechten bis heute zu gewährleisten. Die Studentinnenbewegung in den 1970er Jahren formte die politische Identität von Dimitri Kofontinas und prägte auch seine spätere politische Position. Deswegen muss sein jetziger Protest als ein Statement gegen jegliche Form von staatlicher Repression gesehen werden und Solidarität und Widerstand wecken. Der Ausbruch der weltweiten Pandemie und der damit einhergehenden Lockdown kommt der staatlichen Autorität zugunsten und hilft ihm bei der Vernichtung und Unterdrückung von Widerstand. Der Staat nutzt die Pandemie als Werkzeug für das Verbreiten von Angst, Manipulieren der öffentlichen Meinung und vergräbt Freiheits- und Grundrechte unter Lockdown-Einschränkungen und Sicherheitsbestimmungen. Das alles Zitate hier aus einem Flugblatt, das überschrieben ist mit Schlafenszeit für die griechische Demokratie, was dort auf dieser Kundgebung verteilt wurde. Ich möchte noch einen weiteren Absatz daraus vorlesen. Die Akzeptanz von Polizeigewalt und die Legitimation von sozialen Unterdrückungen unterstützen die Operationen des Staates hin zu einer gefährlichen Zukunft von Unterdrückung, Kontrolle und Überwachung. Auch die Flüchtlingskrise wird genutzt, um die europäische Meinung zu manipulieren, die griechische Gesellschaft zu täuschen und hat dazu geführt, dass das nationalistische Gedankengut weiter wächst. Gleichzeitig verwandeln sie die Grenzen in Schlachtfelder und die Inseln des Ägäischen Meeres in Kneste. Das kontinuierliche Verletzen von europäischen Gesetzen sowie die Misshandlung von Rechten geflüchteter Menschen hat die Legitimation des griechischen Staates vor kurzem in Frage gestellt. Des illegalen Zurückdrängens und der Verletzung von Menschenrechten beschuldigt, wird derzeit offiziell gegen den griechischen Staat ermittelt. Im Kampf gegen jegliche Einschränkung von Freiheit und staatliche Repression stehen wir, also das sind die Schreiberinnen und Schreiber dieses Flugblatts, solidarisch zu Dimitris Koufoutinas und wollen auf die unmenschlichen Verhältnisse in Gefängnissen sowie auf die konstante Einschränkung der Freiheit in Griechenland aufmerksam machen. Und sie äußerten ihre Hoffnung Ausdruck am Ende ihres Flugblatts: Träumend von einer Welt ohne Chefs, Regierungen, Gesetze und Grenzen stehen wir gemeinsam gegen Repressionen in Griechenland und auf der ganzen Welt. So, jetzt wisst ihr, wie der Fall von ihm einzuordnen ist, aber natürlich gibt es auch zu ihm speziell eine Menge zu sagen und das hört ihr jetzt gleich in weiteren Beiträgen. Disregarding the communist revolutionary Dimitris Koufoutinas, member of the revolutionary organization 17 of November, an organization that was acting against the Greek, American, Turkish and British. Der griechische Staat den kommunistischen Revolutionär Dimitris Koufoutinas in Sicht. Dimitris Koufoutinas ist Mitglied der revolutionären Organisation 17. November. Eine Organisation, welche gegen den griechischen, US-amerikanischen, türkischen und britischen Staat kämpfte und dabei hauptsächlich auf den Imperialismus zielte. Unter Anwendung eines erst kürzlich eingeführten Gesetzes, welches die Rechte von Gefangenen in den landwirtschaftlichen Gefängnissen einschränkt und Gefangene mit lebenslanger Haftstrafe für diese Art Gefängnis gesperrt, wurde Dimitris Koufoutinas ohne Ankündigung aus dem landwirtschaftlichen Gefängnis, in dem er bisher seine Strafe verbüßte, entführt. Anstatt ihn erst in das Gefängnis Kouridalos, Hochsicherheitsgefängnis in Athen, zu verlegen, wie vom neuen Gesetz vorgesehen, wurde er unter dem gleichen Gesetz vom griechischen Staat auf Anordnung der Sekretärin für Kriminalitätsbekämpfung, welche selbst überhaupt nicht das Recht für so eine Entscheidung hat, ohne Ankündigung in das Gefängnis Domokos entführt. Mit der Forderung nach Verlegung in das Gefängnis Korydalos entschloss sich Dimitris Koufoutinas wieder einmal Widerstand in Form eines Hungerstreiks zu leisten, welchen er am 8. Januar begann. Während der griechische Staat immer autoritärer wird, Bullen in die Universitäten drängen, weitere Freiheiten jeder Person, welche in diesem Land lebt oder aktiv ist, einschränkt werden, ist das Leben für die Gefangenen sogar noch unerträglicher. Im Fall des kommunistischen Revolutionärs Dimitris Koufoutinas entfaltet der griechische Staat deutlich erkennbar seine rachsüchtigen Strategien gegen einen ideologisch und praktisch unbeirrbaren, reulosen Revolutionär. Nach 18 Jahren Inhaftierung in den Zellen der bürgerlichen Demokratie ist Dimitris Koufoutinas immer noch Teil der Bewegung, inspirierend und kämpfend gegen die Unterdrücker und die Ausbeuter dieser Welt. Und er ist nie alleine. Außer ihm waren noch zwei anarchistische Gefangene im Hungerstreik. Nikos Matsiotis, Mitglied des anarchistisch-revolutionären Kampfes, und Yannis Dimitvakis, Hungerstreikender vom 16. Januar bis zum 4. Februar. Noch zwei weitere politische Häftlinge, Vagelis Statopoulos und Polikarpos Georgiadis, befanden sich 5 Tage in einem symbolischen Hungerstreik. Im Zuge der Pandemie zeigen alle Staaten weltweit ihre höchste Form von Autorität und dass Profit an erster Stelle steht. Lockdown, omnipräsente Polizei, prekäre Arbeitsverhältnisse und rassistische Bedingungen sind bloß ein paar Beispiele ihrer politischen Strategien. Mit der Unterdrückung der Gesellschaft leiden die Unsichtbaren dieser Welt umso mehr. In überfüllten Knästen, unter prekären Gesundheitsbedingungen, konfrontiert mit Isolation und Entfremdung. In diesen Momenten ist unsere Solidarität wichtiger denn je. Durch zentrale Aktionen, Kundgebungen und kollektive Momente zeigen wir unsere Solidarität mit Dimitris Kofantinas und allen, die von Repression betroffen sind. Solidarität mit Dimitris Kofantinas, Hungerstreikender seit dem 8. Januar. Bis alle frei sind, sind wir alle Gefangene. Of the last Zoli actions that took place in Greece. On the 1st of February, in Athens, two motorcycle demos took place in two different districts by Rubiconas in solidarity with the hunger striker Dimitris Kofantinas. Patra, squad of the offices of governmental party New Democracy in manifestations at Georgiou Square by the senior Sipons in solidarity with the hunger striker Dimitris Kofantinas. Athens, claim of action, three banks facades. Facades were smashed in solidarity with the hunger striker Dimitris Kofantinas. Athens, intervention at the Lawyer Council of Athens by the Solidarity Assembly with the political prisoner Dimitris Kofantinas. Ca. 60 Menschen drückten ihre Solidarität mit dem Gefangenen Dimitris Kofantinas aus. Und es gab viele weitere Redebeiträge, auch in Englisch. Die werde ich jetzt aber hier alle nicht übersetzen können. Das Wesentliche ist, denke ich, auch ist schon gesagt. Was ich beeindruckend fand, verschiedene Listen wurden vorgelesen von Solidaritätsaktionen alleine in Griechenland. Der Hungerstreik scheint dort eine sehr große Öffentlichkeit zu erregen. Und wer sich ein bisschen umguckt, zum Beispiel auf de.indimedia.org, wird dort auch weitere Beispiele auch von Solidarität hier in Deutschland finden. Es gab eine Kundgebung in Tübingen. Es gibt viele Graffiti, kreuz und quer verteilt über Berlin. All das ist zu finden. Und immer mehr Menschen beziehen sich auch darauf. Intervention at the U.S. Agricultural School by the Squad Terra Incognita with flyers and banners in solidarity with the hunger striker Dimitris Kofantinas. Athens, claim of actions by the cells of direct action, cell of revolutionary solidarity. Arson attacks at the Foundation for Economic and Industrial Research, the tax office in Kipseli, at the house of the General Secretariat for Coordination of Government. Dimitri Kofantinas, wie gesagt, seit dem 8. Januar im Hungerstreik, also jetzt ja schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und es ist klar, dass Hungerstreiks eigentlich ab der dritten Woche schwere, schwere Gesundheitsschäden verursachen können. Er ist jetzt wesentlich weiter, er ist 67 Jahre alt, hat die letzten 20 Jahre unter nicht sehr gesunden Bedingungen im Gefängnis verbracht. Und die Sache hat eine große Dringlichkeit. Schaut euch einfach mal im Internet um, es gibt viele Inspirationen, also auch in deutscher Sprache zu sehen, was dort an Solidarität möglich ist. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. The American way of fascism. Look at the crowds savaging the walls and halls of the U.S. Capitol. Who are they? Where did they come from? Well over a decade ago, an American journalist saw them and wrote about them. Chris Hedges, who once wrote for the New York Times as foreign correspondent, covering wars, famine, and fallen states, published a rather remarkable book in 2006 entitled American Fascists. Its subtitle, The Christian Right and the War on America. Tracing this American religious strain from 16th century Calvinism in Europe, Hedges goes deeper and examines this movement's inner motivations. Hedges explains, the movement is fueled by the fear of powerful external and internal enemies, whose duplicity and cunning is currently at work. These phantom enemies serve to keep believers afraid and in a heightened state of alert, ready to support repressive measures against all who do not embrace the movement. Chris Hedges. When neoliberalism rose to power in the 80s and 90s, it did so on the backs of the black poor, whom it consigned to the prisons, and to many white workers who lost their manufacturing jobs and the worlds it gave rise to of rising wages, and were shuttled off into the struggles of NAFTA, or the North American Free Trade Agreement. They were swept into worlds of wonder, of high volume faith, and to war against the wealthy. It's American Christian fascism. That's what Chris Hedges calls it, y'all. And it can only get worse. From Imprisoned Nation, this is Mumia Abu-Jamal. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal unter dem Titel The American Way of Fascism. Sie erschien am 29. Januar 2021 auf prisonradio.org. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net.

Wir haben ja am vergangenen Wochenende erlebt, wie das Impeachment-Verfahren, also das Amtsenthebungsverfahren, was auch strafrechtliche Folgen hätte haben können gegen Trump, eingestellt wurde. In diesem Zusammenhang sei erinnert an das die Einschätzung vieler US-amerikanischer Linker, die sagen, dieses Land wird von einer Partei regiert, die zwei rechte Flügel hat, die nennen sich Demokraten und Republikaner. Und die haben dort ein Spektakel abgeliefert, von dem von vornherein klar war, dass es keine Folgen für einen der Reichen aus ihren Kreisen haben wird, egal was er da auch veranstaltet. Und er hat eben den Weg gebahnt für Faschistinnen und Faschisten, nicht nur ein Kapitol symbolisch zu stürmen, sondern eben im ganzen Land Angst und Schrecken und Terror zu verbreiten. Und wie heute oder den letzten Tagen in Medien ja immer wieder zu entnehmen ist, will Trump auch wieder kandidieren, er will auch wieder weiterhin politisch aktiv bleiben, um Hass und Spaltung in der US-Gesellschaft zu vertiefen. Ja, Anfang dieser Woche war im Rheinland der Beginn des Karnevals. Etwas Ähnliches, Entsprechendes haben wir auch in Berlin. Das nennt sich Vorwahlkampf. Nur ist das, also ich finde den rheinländischen Karneval auch nicht sonderlich lustig, entschuldigt das, aber der Berliner Vorwahlkampf ist überhaupt nicht lustig. Dort übt sich die SPD derzeit in rechten oder rechtsaußen Law-and-Order-Politik, wie sie wahrscheinlich hofft, damit trumpfen zu können. Und in diesem Zusammenhang werden Menschen im Friedrichshainer Nordkiez immer wieder Opfer von deren Drangsalitäten und versuchen, sich zu profilieren. Ich habe vor einigen Tagen eine ganz interessante Erklärung des Hausprojektes Rieger Straße 94 gelesen und will das mal zum Anlass nehmen, hier zu dokumentieren, denn ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir schon in naher Zukunft damit zu tun haben werden. Jetzt also ein Statement der Rieger 94 zur angekündigten Eskalation in ihrem Haus. Erschienen ist dieser Statement am 12. Februar 2021 auf der Internetplattform de.indimedia.org. Der Tagesspiegel hat am Donnerstagabend, dem 11. Februar, Inhalte einer neuen Gerichtsentscheidung des Kammergerichts veröffentlicht, wonach der Anwalt Bernau sowie der selbsternannte Hausverwalter Luchnert unter Zuhilfenahme von Polizeigewalt die Riga 94 betreten dürften, weil sie anerkannte, Bevollmächtigte der Briefkastenfirma Lafon seien. Damit hebt dieses Gericht mehrere frühe Gerichtsbeschlüsse auf, wonach die Vertretungsvollmachten nicht wirksam sind. Diese Entscheidungen waren in den letzten Jahren unter anderem Grund für das staatliche Unvermögen, das Haus als politisches Projekt zu zerstören. Während Brandschutz für uns tatsächlich Schutz vor faschistischen und staatlichen Brandstiftern bedeutet und niemand von uns Interesse hat, im eigenen Haus zu verbrennen, dies haben auch schon zwei Brandschutzbegehungen ohne Polizeibegleitung erwiesen, welche ironischerweise Mängel festgestellt haben, die von den Bullen selber verursacht wurden. Also während all dies geschieht, dient die Farce des Brandschutzes unseren Gegnern lediglich als ein weiterer Versuch, unser Haus anzugreifen. Als Projektionsfläche für die Erzeugung von Ängsten und dem Verkauf von Sicherheiten im Wahlkampf versprechen wir allen Parteien und anderen Interessenten, wenn wir untergehen, wird es keine Sieger geben. Welche Gerichtsentscheidung nun welche sticht, ist noch unklar. Es ist jedoch noch zu erwarten, dass die politisch Verantwortlichen ihre Bullen so schnell wie möglich schicken. Nicht nur, weil nun der Druck der letzten Monate auf Berlins Polizeipräsidentin und Andreas Geisel als Innensenator weiter steigen wird, sondern auch, weil es der gefundene Anlass für die vermeintliche Opposition und deren Fans in den Rängen der Berliner Behörden darstellt, Stellung im Vorwahlkampf zu beziehen. Mit einer erneuten Invasion, dieses Mal im Wettkampf der Aggressoren, unsere zertrümmerten Türen politisch auszuschlachten und sich gegenseitig mit Dreck zu bewerfen, würde das juristische Geplänkel wie vorgesehen beendet. Durch permanente erneute Klagen war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Gericht im Sinne der herrschenden Zustände urteilen würde. Doch dieses Feld überlassen wir den Anwälten. Was jetzt auf den Nordkiez und die mit der Riga 94 verbundenen und solidarischen Strukturen zukommt, kennt nur eine Antwort: Widerstand auf der Straße. Zu erwarten ist im Moment nicht viel mehr oder weniger als ein Invasionsversuch wie schon im Sommer 2016 und 2020 mit geplanter Belagerung. Dem Wunsch, das Haus zu vernichten und dem antikapitalistischen Widerstand in Berlin zu schwächen, wird wie zuletzt bei der Räumung der Rummelsburger Bucht wahrscheinlich der Brandschutz vorgeschoben werden. Wie wackelig die von Innensenat, Gerichten und nicht zuletzt in jahrelanger Arbeit der LKA-Staatsschutzabteilung geschaffenen Konstrukte sind, wird die Zeit zeigen. Wir für unseren Teil wollen jedoch nicht länger warten. Wir haben 2016 gemeinsam mit Tausenden auf der Straße unsere Unversöhnlichkeit mit diesem Staat, seinen Schergen und dessen Apparaten demonstriert und dem damaligen Innensenator Frank Henkel zu seinem politischen Abgang verholfen. 4 Jahre später werden wir wieder mit einem Belagerungszustand konfrontiert. Auch dieser Versuch der Zerstörung unseres Hauses und der damit verbundenen Werte war ein Fiasko. Mit der Räumung der Liebig 34 im Oktober 2020 wurde nicht nur ein einzigartiges Projekt in einer fast vollständig gentrifizierten Stadt zerstört, sondern auch der Weg dafür freigemacht, sich voll und ganz auf die Riga 94 fokussieren zu können. Die mediale Berichterstattung, die gezielte Propaganda der immer gleichen Akteure waren die Vorbereitungen für den aktuell zu erwartenden Großangriff auf unser Projekt. Dass der rot-rot-grüne Senat bereits jetzt schon Fakten in Anbetracht der kommenden Wahlen schafft, zeigt nicht zuletzt die Räumung des Camps in der Rummelsburger Bucht. Mit der orwellianischen Formel Menschen zu retten, indem Bagger ihren minimalen Besitz zerstören, wird der Zynismus zum Regierungsprogramm erhoben. Auch über Berlin hinaus verschärfen sich die Zustände weiter und werden bedrohlicher. Die vor wenigen Tagen begonnene Militärinvasion in Südkurdistan, weltweit mordende Bullen, die Rache der Herrschenden an Mitgliedern der Stadtgerille in Griechenland und die regional unterschiedlich erzwungenen pandemischen Ausnahmezustände geben Ausblick auf ein dystopisches Jahr. Wir haben uns in den letzten Jahren als Teil einer international geführten Kämpfe betrachtet und positioniert. Umso wichtiger achten wir es, diese Kämpfe nicht getrennt und isoliert voneinander zu betrachten, sondern sie nicht nur zusammen zu denken, sondern zusammen zu führen. In diesem Kontext sind wir nun ein kleines, unbedeutendes Haus in einem ekelhaft gentrifizierten Bezirk von Berlin. Als solches rufen wir alle, die sich nicht der Macht der Investorinnen und Investoren unterwerfen wollen, dazu auf, sich auf den Tag X vorzubereiten. Dieser ist bei uns erneut jederzeit zu erwarten. Auf dass sich die Bullen an unseren Trümmern verschlucken, Riga 94. Diese Erklärung dokumentiert hier bei uns im Radio, ist erschienen am 12. Februar 2021 unter dem Titel Riga 94 zur angekündigten Eskalation in unserem Haus. möchte noch eine Sache ergänzen zu dem Statement der Riegerstraße 94. Sie beziehen sich ja in ihrem Kampf gegen Gentrifizierung und die Stadt der Reichen auch auf internationale Kämpfe. Sie erwähnten die Invasion in Nordsyrien durch die Türkei, die sich dort gegen die Selbstverwaltung der Kurdinnen und Kurden militärisch durchsetzen wollte. Das ist ihnen nicht gelungen. Sie haben schon 2 Tage nach Beginn dieser Offensive am vergangenen Wochenende umkehren müssen. Der Widerstand, den entgegengesetzt wurde, war anscheinend zu hoch und die türkische Armee und ihr Oberchef und Raubritter Erdogan sind an dieser Geschichte zunächst, jedenfalls so wie es aussieht, erstmal gescheitert. De los anarquistas por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no lo entiendo, ¿qué pretende tu nueva alusión? Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Which side are you on, boy? Which side are you on, my daughter? Which side are you on, boy? Which side are you? See, before I draw the line, let me welcome you close to all the folks who knew Obama sold the people a hoax. Gave the money to suckers while our community's still poor. Withdrew the troops but started another war. Colonizing, terrorizing, creating the oil crisis so they can make a killer, no food and gas prices. Prisons is filling, they trying to lock up the future. Militarized borders and control of computers. Want a stupid bumping music that ain't healthy for the shortest. Privatizing schools and policemen in the hallways. Can't be dormant, I've awoken. Rise up, be ready, brought the family with us, and we hold the machetes. Riding the fence, too many people be riding the fence. Yeah, you say you ready for war, but are you convinced? I'm not convinced. If you're a rider, freedom fighter, crowd excited, then let's do this. We can make one big united middle finger to the U.S. Give me the bravest and the truest, fuck the hippest and the coolest. We gon' spark this revolution and cross this off our to-do list. Put your foot down if you look down on this criminal system. Put your book down and get shook down like my niggas in prison. Don't be condemning and condoning their actions in one sentence. Make up your mind, choose your side. Is you a patriot or a menace to society? So riot or sit by quietly. But don't pull out your flag and try to say you gon' ride with me. You flip-flopping like hip-hop, I don't get locked in that trick box. Get got like Big and Pop, shit's got to stop. I am the people, not the pig, I repeat after Fred. So please blow my brains out if I ever forget. I'm with the independent thinkers. I'm down with the movers and the shakers and the ex-henny drinkers, the non-smokers, the health advocates, the non-voters, the young bloods in the hood training like soldiers. I'm on the side of the tracks with the hood guardians, the little child that don't color inside the margins. I don't ride the fence, I cultivate my strength, cause if it ain't about power, it don't make sense. I've been down with Boogie Down since BDP, some brown pride and black power make RBG. A OG told me choose battles wisely. In the struggle, don't forget your children and your wifey. If you don't see me on the podium preaching it, every day I hope my every action is teaching it. Cause revolution is a process, it's not a speech or a panel. Don't bite off more than you can handle. Shots in Palestina, con todos los estudiantes por educación gratuita. I'm with workers uprising and the right to unionize. We ain't crossed the border, so you better legalize. I'm with La Peña del Bronx, I'm still with Victor Toro. Cause gentrification is polluting my borough. So bro never, South Bronx forever. Decolonize the block, make your neighborhood better. I ain't down with the rich, I'm more Richie Perez. Don't talk to grand juries or cooperate with feds. I'm with students, doctors, janitors, teachers. We need living wages, but they don't believe us. Moneta, Barreto, Spofford, Hunts Point, my point, my hood, I love. We join forces, forming our deck, BX. Taking over buildings, Rebel Diaz for the children. Politics to sickness, streets express symptoms. Caught up with a quickness, big business pimps them. Scholars play the simpleton, fools play with wisdom. Who will stand and fight back? Who will play the victim? Trials and tribulations, ancient generations, stolen history and outsourced innovation. Babel Tower fell, tribes are at war. The battle story's not represented in the score. The game's fixed, most of the faces and names switched. Credit stolen for art, science, religion, language, technology, philosophy, and with strangers. They paid in hatred for the knowledge of the ancients. Power in words, actions, guns, swords. Aim Panthers, brown berets, young lords. Pick a side, one sickness, one cure, one love, one blood, one world, but one war. Thank you. Gerade hörten wir Rebel Diaz aus New York und jetzt ist die Sendung auch fast zu Ende. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir einen Podcast haben. Ihr könnt ihn in einigen Stunden finden. Da könnt ihr auch viele andere Podcasts von älteren Sendungen von uns finden. Falls euch mal interessiert, was wir sonst so in den letzten Monaten und Jahren gemacht haben, sind unheimlich viele verlinkte Podcasts da. Der Blog von unserer Sendung heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal. radioaktivberlin.nostate.net. Wenn ihr wollt, schickt das gerne weiter an Freundinnen, Freunde und Bekannte. Oder falls ihr Social Media benutzt, verlinkt es dort, denn wir denken, dass noch viel mehr Menschen diese Sendung hören können und vielleicht sogar auch wollen, vielleicht aber immer noch nicht wissen, dass es sie gibt. Naja, wir werden es sehen. Ich verabschiede mich. Das Letzte, was hier in der Sendung jetzt noch an Beitrag kommt, ist ein kurzer Jingle, den der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal in den 90er Jahren im damals noch Todestrakt von Pennsylvania aufgenommen hat. Inzwischen ist er glücklicherweise nicht mehr im Todestrakt von Pennsylvania. Es tun sich eine Menge Dinge. Ich hatte es in der vergangenen Sendung schon gesagt. Wir haben aber diese Woche noch nicht so richtig den Überblick gewonnen, was da genau passiert. Es sind juristische Entwicklungen im Gange und wir werden wahrscheinlich in einer der nächsten Sendungen darauf wieder ausführlich eingehen. Wir hoffen, dass Mumia Abu-Jamal sehr bald frei sein wird, dass er nach Europa kommen kann und vielleicht auch mal einen neuen Jingle für unsere Sendung aufnehmen kann. Das werde ich ihn auf jeden Fall fragen, wenn ich ihn dann treffe. Und ansonsten geht's jetzt gleich hier weiter auf den freien Radios in Berlin-Brandenburg. Bleibt dran, von mir alles Gute, macht's gut und tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Forget about old acquaintance. Instead, we honor flagrants. This night is so cliched. We mix day-old traditions with random premonitions, a futile charade. Forget about justice, forget about wars, forget about future the government ignores. Fuck your resolution, fuck your annual, fuck your optimism, it just sounds so banal. It just sounds so banal. We're gonna make a New Year's revolution. Next one even worse. That's not called pessimism. It's just the truth that hurts. Let's all sing together songs about change, songs of upheaval, notes in my range. Can we motivate? Can we incite? Can we make a difference with lyrics oh so trite? With lyrics oh so trite. We're gonna make a New Year.